Entschuldigung? Ja, bitte, kann ich helfen? Ja, ich glaube schon. Ich brauche irgendwie eine neue Platte von Bitte mit C oder so. Ah, die kann ich leider nicht rausgeben. Wieso das denn? Die ist leider verschreibungspflichtig. No, wie lange habt ihr sehnsüchtig gewartet auf eure Medizin und denkt, Vitamin C ist die Rettung? Doch die Epidemie entwickelt sich zur Pandemie. Wir handeln wie in Amnesie. Was bringt euch eure Fantasie? Das ganze Ziel ist ambitioniert. Wir beide strangulieren die Evolution, denn wir sind tickende Bomben kurz vor der Detonation. Und die Denotation meiner Aussage sollte dir sagen, dass ich mir nichts untersagen lass. Ich sag, was ich zu sagen hab. Und dass der Teufel mir diese Gabe gab, neben seiner Patenschaft, machte mich so einzigartig sagenhaft. Und falls du was zu sagen hast, klatsche ich mit aller Kraft deine Kadaver zu einer kunterbunten Farbenpracht. Und ich stünde nicht mal unter Tatverdacht, weil weder die Staatsmacht noch irgendein Zeuge etwas zu sagen wagt. Zum Dank stelle ich meinen warm gefahrenen, wahrlich farbenarmen Garagenwagen parken, denn deiner Visage ein Bild. Wir sind Epidemiker, ich überlege mal Leben, denn neben uns illegal leben, da ein elende Gesende zu geben. Sie leben mir nicht mehr Befehl unterlegen, geben sie betend ihre Seelen her. Wir sind Epidemiker, ich überlege mal Leben, denn neben uns illegal leben, da ein elende Gesende zu geben. Sie leben mir nicht mehr Befehl unterlegen, geben sie betend ihre Seelen her. Komm, mach den Mund auf und nimm ein Schluck vom Heiltrank. Wenn ihr euch was einfangt, helfen wir euch schneiden, Mann. Wir ziehen euch weiter runter, als stündet ihr am Treibsand. Komm an uns ran, doch wir sind kniffliger als ne Steilwand. Vitamine sind gesund, so behauptet es der Volksmund. Aber in Wirklichkeit bringt unsere Epidemie ein Volk um. Ein Volk, was vergessen hat, was im Leben eigentlich wichtig ist. Doch Gott sei Dank gibt es diese zwei Verstörten und Richtendes. Wir schlagen dir das Lachen aus dem Face wie ein Blindenwitz. Mach dir klar, für den Epidemiker gibt es kein Hindernis. Und wenn du Vogel ist wieder, will ich doch mit mir aufnimmst. Hauchen in deinen Schritt, bis deine Weichstelle blau sind. Und jetzt schau hin, wie deine Glocken leblos an dir baumeln. Aber sowas brauchst du nicht, dein Intellekt ist wie beim Downhill. Mal oben und mal unten, da will ich nicht mal im Traum hin. Doch sag, was du willst, weil deine Wörter in meinem Ohr noch Schaum sind. Wir sind Epidemiker, ich überlege mal Leben, denn neben uns illegal leben, da ein elende Gesende zu geben. Sie leben mir nicht mehr Befehl unterlegen, geben sie betend ihre Seelen her. Wir sind Epidemiker, ich überlege mal Leben, denn neben uns illegal leben, da ein elende Gesende zu geben. Sie leben mir nicht mehr Befehl unterlegen, geben sie betend ihre Seelen her. Wir sind Epidemiker, ich überlege mal Leben, denn neben uns illegal leben, da ein elende Gesende zu geben. Sie leben mir nicht mehr Befehl unterlegen, geben sie betend ihre Seelen her. Krieg ich sie jetzt? Nein, die ist immer noch verschreibungspflichtig.